Levins Abschied. Text und Regie Tim Staffel. Ich habe Levin schon ewig nicht mehr gesehen. Das letzte Mal vor 2 Wochen vielleicht oder vor 2 Tagen, vor 2 Monaten. Die Abi-Prüfungen wird er wohl kaum mitschreiben, oder? Ich war ihm eh egal auf einmal. Also warum sollte mich das interessieren, wo er ist? Wo ist er denn? Alice, seine Freundin. Wir wussten nicht, dass Levin eine Freundin hat. Natürlich wusste ich das. Aber es war nichts so Ernstes. Ich habe Levi immer gesagt, dass es nichts Ernstes sein kann. Ist diese Alice nicht die Schwester von Kenny? Mit Kenny ist Levin gut befreundet, oder nicht? Ja. Levin ist nie besonders, also er hat Schwierigkeiten, eine emotionale Bindung zu jemandem aufzubauen. Er ist unnahbar. Kalt. Mir gegenüber jedenfalls. Da ist einfach kein Respekt vorhanden. Nein. Ich kann nicht begreifen, dass er einfach nicht mehr zur Schule... Man hätte uns doch verständigen müssen. Oder nicht? Er will doch studieren. Das war fest eingeplant. Eine klare Verabredung. Alle Menschen lügen. Und je näher du einem stehst, der Macht über dich hat, desto mehr lügt er dich an. Levi hat keine Macht über mich. Aber er ist ein Lügner, ganz sicher. Man kann versuchen, den Lügner nicht zuzuhören. Oder man sorgt dafür, dass sie die Fresse halten. Man muss sich doch schützen, oder nicht? Mein Vater will, dass Kenny eine Therapie macht. Anti-Aggressionstraining. Keine Ahnung. Manchmal wird Kenny wütend. Ich kann das verstehen. Aber er würde einem nie grundlos wehtun. Mein Vater versteht das nicht. Der ist Ingenieur und baut Solaranlagen. Mama ist Ärztin für Naturheilkunde. Bei so einer sozioökonomischen Konstellation ist es nicht vorgesehen, dass ein Kind wie Kenny ist. Hey, Alice! Sag mal deinem Bruder, der soll mir mal endlich mein Geld wiedergeben. Ja, ja, ich dich auch. Ich bin eher unsichtbar, meistens jedenfalls. Aber die Assis, zu denen mich Levin manchmal verschleppt hat, die stehen alle auf mich. Es ist nicht schwer, die zu verführen. Levin hat nie kapiert, warum mir das Spaß macht. Ich hatte keine Lust, mich mit denen zu langweilen. Ich meine Lehrer zum Beispiel. Die haben das Recht, dich anzugreifen. Da musst du doch das Recht haben, dich zu verteidigen. Also wehre ich mich. Boom. Dann zeigen sie dir erst richtig ihre Macht. Behaupten, du hättest dich an ihnen vergriffen und bluten aus der Nase vor lauter Aufregung und behaupten, du wärst das gewesen. Ich schlage keine Lehrer, ehrlich, aber wenn mich einer bedroht, dann wehre ich mich. Das ist ein Unterschied, oder nicht? Levi ist anders. Er schlägt einfach so zu. Naja, einmal hat er das gemacht. Helllichter Tag und plötzlich geht Levi auf so einen Mann los und prügelt ihn. Einfach so. Schätze mal, das hat er bei seinem Söldneronkel gelernt. Dieser Assi, bei dem Levi immer abhängt. Habe ich nie verstanden, was er bei dem will. Wahrscheinlich ist er selbst ein Assi, der Verräter. Der Fall von meinem Bruder wurde bei mir am Sozialgericht verhandelt. Natürlich nicht von mir. Ich bin ja befangen. Was denn? Emma Otschipka. Klingt nach Showstar, nicht nach BKA. Finden Sie? Ja. Also im Prinzip könnten wir Kollegen sein. Ja, viele Verhörspezialisten sind Contractors, die beim Bund gelernt haben. Woher wollen Sie wissen, dass es bei mir anders ist? Einem Kollegen vertraue ich im Einsatz mein Leben an, Ihnen nicht. Weil ich eine Frau bin? Angeblich verstehen sich deutsche Vernehmungsspezialisten darauf, einen zum Reden zu bringen, ohne ihn zu schlagen. Sagen Sie, schaffen Sie das auch? Sie denken, ich will Sie foltern? Wo hat man Sie ausgebildet? An der israelischen Sicherheitsakademie? Wie kommen Sie darauf? Selbst da gewesen. War eine Maßnahme vom Berufsförderungsdienst, eine Art Fortbildung. Meine Zeit beim Bund war abgelaufen. Und dort hat man Sie dann das Foltern gelehrt? Es gab da einen Kurs. Die Kunst des frontalen Verhörs. Interessant. Ihre Wohnung, die hat 1 oder 2 Zimmer? 1,5, 48 Quadratmeter, 7. Stock. Empfinden Sie das nicht als beengt? Wenn Levin bei Ihnen ist, Sie dort zu zweit wohnen? Auf Arbeit hatten wir oft nur einen Verschlag. 2 Betten lang, 3 Neonröhren breit. Die Fenster mit Gaffertape abgeklebt. Es hält das Glas zusammen. Können keine Splitter reinfliegen, wenn draußen was hochgeht. Sie meinen, während eines Auslandeinsatzes für die Bundeswehr? Nein, die haben Wohncontainer. Sie waren 8 Jahre bei der Bundeswehr. Ich war Fallschirmjäger, Einzelkämpfer, Scharfschütze, Sanitäter. Sie haben ein Diplom als Pädagoge. Ja. Dienstgrad? Feldwebel. Dann verfügen Sie über ein gutes taktisches Verständnis und eine exzellente Menschenführung. Ich war Spezialist für Aufklärungseinsätze. Jemand wie Sie es begehrt, nehme ich an. Experten im Nahkampf und Spezialisten für Sprengkörper und Sturmangriffe sind begehrt. Leute, die ein Team führen können. Und Sie? Ich war Spezialist für Aufklärungseinsätze. Und Experte im Nahkampf? Ich habe ein Team geführt. Aber Sie sind nicht mehr einsatzfähig? Nein. Was ist passiert? Posttraumatische Belastungsstörung, das weiß ich. Was ist passiert? War ein Gefangenentransport. Die Aufständischen haben sich ergeben und ihre Waffen abgeliefert. Ich höre immer, wie ihre Haut über den Boden schleift. Ihre nackten Füße. Oder das Gummi, wenn ihre Füße in Sandalen stecken, die sie sich aus Autoreifen machen. Die kommen von überall her, um sich zu ergeben. Müssen in den Container. Da gibt es kein Wasser drin, kaum Sauerstoff. Ich höre das Klopfen und die dumpfen Schläge sind ihre Fäuste, die von innen gegen das Metall hämmern. Bum, bum, bum. Ihre eigenen Leute eröffnen das Feuer. Erst ein Schuss, dann eine Salve und dann noch eine und noch eine. Durch die Einschusslöcher bekommen sie wenigstens Luft. Ich bin nur beim Begleitschutz, ich und mein Team. Ich weiß nicht, wir spielen trotzdem mit. Ein Schuss. Zwei Schuss. Drei Schuss. Dann geht die Reise weiter. Irgendwann da. Entleeren Sie die Container, der Großteil der Fracht, der hat es nicht überlebt. Ist erstickt oder verblutet. Es waren alles Männer, die sich freiwillig ergeben hatten. Ihr Atem und ihr Klopfen ist in meinem Kopf. Manchmal gibt es in meiner Wohnung nicht mehr genügend Sauerstoff. Wenn die Haut über den Boden schleift, ich muss dann in Deckung gehen. Levin versteht das. Levin wusste davon. Frau Levin, können Sie nichts verbergen? Er wusste, dass Sie auch auf die Container geschossen haben. Er ist ein guter Junge. Ich habe alles dafür getan, dass er bleibt. Er wollte nicht auf mich hören. Sein Fehler. Meine Mutter kennt Levins Onkel von der Arbeit. Sie macht die Computersachen bei so einer Sicherheitsfirma, wo der auch ist. Levin sagt immer, Niklas, du bist mein Prekariatsfreund. Der kommt ja auch eher aus so einem anderen Ghetto. So mit Einfamilienhäusern, Lebensversicherung und sogar Videoüberwachung. Ja, ich mach mir ehrlich Sorgen. Weil der hat die ganze Zeit nur noch vom Tod gelabert. Der hat diesen Sozialdienst gemacht. Also ehrenamtlich. Hat sich um alte und kranke Kennex gekümmert. Ey, wie krank ist das denn bitte? Youssef, der ist aus Marokko gewesen. Ich habe Levin mitgebracht, weil ich kenne die vom Grünen Halten und wegen meiner Mama. Die arbeitet da als Pflegerin. Levin ist immer morgens und abends hin zu dem. Hat ihn gewindelt und ein bisschen in der Gegend rumgeschoben, damit er mal rauskommt. Hat ihn voll fertig gemacht, als er gestorben ist. Weil er ihn ja auch gefunden hat, mit einem scheiß Gerinnsel in seinem Hirn, wie er da am Boden lag. Ey, das hat er sich voll gegeben, dass dieser Kenneck verreckt ist. Wollte wissen, wie das ist, wenn man stirbt. Er meint, Youssef hätte friedlich ausgesehen. Dass er auch mal gern seinen Frieden hätte. Ey Mann, ich hab meinen Alten ein ganzes Jahr lang jeden Tag krepieren sehen, immer ein bisschen mehr. Da war ich gerade mal scheiß 13 Jahre alt, als er es endlich hinter sich gebracht hat. Also, was labert der mich mit so einer Scheiße voll? Schwere Zeiten, Mann. Wenn du ehrenamtlich bist, hast du nie genug zum Überleben. Aber ich bin kein Dealer oder sowas. Warum denken immer alle, ich wäre ein Dealer? Ich mach Fachabi, Mann, für Sozialwesen. Und dann werde ich Streetworker. Mann, da ist ja auch klar, dass du auch mal mit Dealern zu tun bekommst. Ich kenne Dealer, aber die verticken nur an Ungläubige. Sonst wär's ja nicht halal, verstehst du? Wer ist Matthias? Wegen ihrem Glauben. Voll krank. Aber mir ist das schon wichtig. Mein Glaube. Weißt du? Ehrenamtlich. Levin. Ein freiwilliges soziales Jahr war vorgesehen, nach dem Abitur, sicher. Als Vorbereitung auf sein Studium. Ein Praktikum in den Ferien, von mir aus. Aber sicherlich nicht als Pflegehelfer. Ich kenne seine Beweggründe nicht. Ich bin auch nicht sonderlich beeindruckt. Es lag allerdings auch nie in Levins Interesse, mir zu imponieren oder mich zu schockieren. Was er tut, ist nie gegen mich gerichtet. Er schadet immer nur sich selbst. Es gibt einem Halt, wenn man sich an eine Ordnung hält. Thomas und Levi tun sich schwer, meine Ordnung zu respektieren. Ja, Thomas ist unfähig. Aber Levi, der kann boshaft sein. Allein der Geruch, das Chaos in seinem Zimmer, das sagt doch etwas über die Person aus. Der sieht nicht, wie ich leide. Wenn Sie zu Hause bei ihm ausgerastet sind, ist Levi zu seinem Onkel. Er war früher mal bei der Bundeswehr und dann war er Söldner. Privater militärischer Unternehmer, sagt er immer. Ey, mich haben sie nicht mal bei der Bundeswehr genommen. Irgendwas stimmt nicht mit mir, meinten die. Niklas ist eine Wurst. Der hat Hitler-Poster in seinem Zimmer hängen. Levi meint, ich soll das nicht ernst nehmen. Wie kann man sowas nicht ernst nehmen? Dieser Niklas, der hat Leute um sich, da sagst du nicht mehr Freund, da sagst du lieber gleich Kamerad. Na gut, bei Niklas hängt auch Lindsay Lohan an der Wand. Wahrscheinlich ist er wirklich harmlos. Glaube ich jedenfalls. Irgendwie fand ich ihn auch süß. Ey, die Alice hat den Levi voll vernichtet, Alter, ehrlich. Dass ich süß bin, meint die. Und Levi kriegt das voll mit. Und das hat die hier bei jedem gemacht. Also fast. Auf jeden Fall bei Dennis. Wir haben zusammen Streetball gespielt. Dennis, Levi und ich. Bei denen vom Jugendball. Ey, obwohl das echt nicht meine Welt ist, ne? Also Dennis und die Moslems, meine ich. Aber naja, hier kommen wir halt alle zusammen. Wo sollen wir auch sonst hin? Hier gibt's eine Halfpipe, den Fußballplatz, die Tischtennisplatten. Und dann gibt's halt auch diese Ehrenamtliche, die aufpassen, dass wir uns nicht gegenseitig abschlachten. Robert ist auch manchmal da. Der hat ja Pädagoge bei Bund gelernt. Vor dem haben die Moslems voll Schiss. Also vor ihm und vor allem vor Thorsten. Ja, Mann, Alice war seine Freundin. Die will, dass du sie vögeln willst. Ich schäme mich voll dafür. So Mädchen können einen voll fertig machen. Ich bereue. Ehrlich. Seitdem gucke ich auch so Schlampen gar nicht mehr an. Ich will eine Frau, aber nur eine, klar? Kein Plan, warum Levin diese Alice nicht zur Hölle geschickt hat. Ich war auch im Verein mit ihm. Ich stehe auf Michael Jordan, der ist voll mein Vorbild. Eine Zeit lang hat Levin in einem Verein Basketball gespielt. Ich weiß nicht, mit was für Leuten er da zusammengekommen ist. Ich bin nicht zu den Spielen gegangen. Ich denke nicht, dass Levin es gewünscht hätte. Er hat es ja dann auch aufgegeben. So wie alles andere auch. Er hat nie etwas zu Ende gebracht. Er ist ein Feigling. Seine Mutter zum Beispiel, wenn die ihre Anfälle hat, da knickt Levi immer voll ein. Ich meine, Kippe darf ich dann noch in seinem Zimmer rauchen. Sein Vater ist genauso ein Weichei. Der schleicht immer rum wie ein Geist, als wollte er sich verstecken. Vor seiner Frau wahrscheinlich. Und dann plötzlich, wenn er sicher sein kann, dass sie nicht mehr in der Nähe ist, boom! Explodiert er. Wegen Levi natürlich. Wo willst du nichtsnutziger Mensch hin? Brüllt er und klatscht Levi gegen die Wand. Solange du deine Füße unter meinem Tisch stellst, gehst du nicht einfach wann und wohin es dir gefällt. Haben wir uns verstanden, Levi? Die Spucke von dem Alten fliegt Levi voll ins Gesicht. Es hat den Mann überhaupt nicht interessiert, dass ich direkt daneben stehe. Geh nach Hause, Kenny. Levi wird sich jetzt seinen Pflichten im Haus widmen. Ganz ehrlich, an Levis Stelle, ich wäre schon viel früher abgehauen. Levi war oft bei uns zu Hause. Meine Eltern haben nicht kapiert, dass er irgendwann wegen mir und nicht wegen Kenny gekommen ist. Ich war echt verliebt. Es hat ihm gefallen. Aber Levi findet jeden toll, der ihn auch nur ein bisschen mag. Man muss ihm das nur zeigen können. Levi hat meine Schwester mich wie Scheiße behandelt. Aber wenn du jemanden verletzt, musst du damit rechnen, dass du selbst verletzt wirst. So einfach ist das. Vielleicht hatte Levi einfach Angst, oder? Angst kann einen echt verrückt machen. Wie haben Sie das gemeint? Ich habe alles dafür getan, dass Levin bleibt. Aber er hat nicht auf mich gehört. Er ist ein Sturkopf. Wo wollte er hin? Nach Hause. Aber ihnen wäre es lieber, er wäre bei ihnen geblieben. Für ihn wäre es besser gewesen. Warum? Er fühlt sich wohl bei mir. Und? Fühlen Sie sich auch wohl mit Levin? Ja. Erkennen Sie diese Kleidungsstücke? Das sind Levis Sachen. Aus Ihrer Wohnung? Ja. Einige davon sind ungewaschen. Kann sein. Die Sachen lagen in Ihrem Kleiderschrank, zwischen Ihren eigenen. Er war oft bei mir. Aber jetzt schon länger nicht mehr. Soll ich die Sachen wegwerfen und ihn für tot erklären? Ist er tot? Sagen Sie es mir. Levin hatte Freunde. Warum ist er zu Ihnen gekommen, wenn es zu Hause Probleme gab? Er hat Schutz gesucht. Was ist mit Dennis? Ich schreibe Levin nicht vor, mit wem er befreundet ist. Aber Levins Umgang mit Religion muss Sie doch beunruhigt haben. Vielleicht sind die Bilder, die Sie quälen, wieder hochgekommen. Kein Klopfen in Ihrem Kopf, keine Atemnot. Ich habe Levin gesagt, wenn du eine Religion brauchst oder einen geistigen Führer, der Kontakte zum Paradies hat, dann werd religiös. Aber was du wirklich suchst, das findest du auch ohne Religion. Was hat er denn gesucht? Keine Ahnung, Familie, den Weltfrieden. Was glauben Sie denn? Er ist 18 Jahre alt, verdammt. Er ist 18. Er findet zum Glauben. Vielleicht glaubt er, den verteidigen zu müssen. Er kommt mit Propaganda in Berührung. Vielleicht ist er doch anfällig. Vielleicht gibt es welche, die in Ihnen einen Mörder Ihrer Glaubensbrüder sehen. Muss doch ein komisches Gefühl sein. Für Sie beide. Levin hat Sie ganz sicher nicht verteidigt. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Und haben Sie auch auf Levin aufgepasst? Ja. Ja? Sieht so aus, als hätte ich einen schlechten Job gemacht. Sicherheit ist Ihr Geschäft. War's mal. Ihre Laufbahn bei der Bundeswehr verlief tadellos. Warum sind Sie ausgeschieden? Private Militärunternehmen haben mehr zu bieten. Geld? Auch. Von Ihrem Geld ist nicht viel übrig geblieben. Warum haben Sie aufgehört als Söldner? Contractor. Richtig. Contractor. Posttraumatische Belastungsstörung, ja, richtig, habe ich vergessen. Und? Schlimm? Levi ist manchmal völlig abwesend. Wenn ich ihn dann anfassen will, packt er mein Handgelenk und dreht seine Hand, bis meine Haut wie irre brennt. Und dann lässt er mich plötzlich los, als hätte er gar nicht gemerkt, was er da macht und sagt, du hast keine Ahnung, wofür du lebst, oder? Und es ist dir scheißegal, du willst überhaupt nichts sein. Der ist so düster, dass ich Angst kriege. Ich meine, was will er hören? Ich werde Anwältin, wir heiraten, ich schenke dir 3 Kinder, ich gehe zu Greenpeace. Wenn er mich vögelt, scheint es ihm nicht wichtig, dass ich jemand bin. Ich meine, da bin ich wenigstens eine Möse. Nur interessiert er sich für die leider auch nicht immer. Wahrscheinlich hat ihm Dennis das gesteckt, dass es Haram ist, wenn er mit mir schläft. Dass er lieber auf die Jungfrauen im Paradies warten soll. Das hat er nicht. So viel steht fest. Ines hat eine Therapie angefangen. Eine Körpertherapie. Sie soll lernen, sich zu entspannen. Thomas hat Schwierigkeiten zu verstehen, warum ich keiner geregelten Arbeit mehr nachgehen kann. Ich verstehe nicht, wie du nach wie vor behaupten kannst, ich stehle deine Energie. Das ist doch keine Einbildung, ich spüre das doch! Tut mir leid, Ines. Tag für Tag sterbe ich ein wenig mehr wegen dir. Du bist nur müde, Ines. Weil du meine Energie stiehlst! Um Levi beneiden mich alle. Ehrlich. Er sieht gut aus. Er ist clever. Ich meine, der könnte echt was aus sich machen. Er ist beliebt. Der Sex ist toll. Er denkt einfach nur zu viel nach. Ich dachte immer, gleich finde ich einen Abschiedsbrief von ihm und er ist weg für immer, meine ich. Nicht nur aus meinem Leben verschwunden, sondern so richtig. Hat sich in den Himmel verabschiedet, weil er denkt, da ist es besser als hier. Warum gucken Sie nicht bei Facebook? Levi hat sein Profil gelöscht. Kein Wunder, dass er verschwunden ist. Wissen Sie, wie das ist? Wenn dein bester, wenn dein einziger Freund erst deine Schwester vögelt und dann zum Assi mutiert? Sie haben keine Ahnung, wie sich das anfühlt. Levi war mein Bruder. Ich hab den geliebt, Mann. Soll er doch verrotten. Krieg ich einen Kaffee? Ich bin immer zusammen mit Levin in die Moschee zum Freitagsgebet. Als kleiner Junge bin ich mit Baba nur sonntags beten gegangen, weil er ja freitags noch arbeiten musste. Aber jetzt, wo Baba nicht mehr arbeiten kann, betet er auch zu Hause, weil er so viel Zeit hat. Der war ja Dachdecker. Aber jetzt kriegt er Invalidenrente. Ich gehe immer nur freitags zur Moschee, weil da nachmittags auch keine Schule mehr ist. Aber Levin, der wollte plötzlich jeden Tag in die Moschee. Und er wollte auch das wie Kenny am Freitag mitnehmen, wo ich dagegen war. Der ist voller Verachtung gegen mich. Ich war mit Levi in einer Moschee. Ich habe mir mit Dennis die Füße gewaschen, das war's. Ich habe Levi gesagt, wenn er nicht aufhört damit, sind wir geschiedene Leute. Und damit meine ich nicht nur Dennis, sondern alle. Robert und die Kameraden, Niklas, Thorsten, dieses ganze Assi-Umfeld. Ich habe ihm gesagt, er soll sich entscheiden zwischen mir und denen. Ich habe gesagt, wenn du mich nochmal zwingst, da aufzulaufen, töte ich dich. Zufrieden? Levin wollte in eine Koranschule, den Koran auswendig lernen. Ich will wissen, wie das ist, wenn ich das alles in meinem Kopf habe, hat er gemeint. Ich sag immer, wenn du den lieben Gott verstehen willst, musst du zuerst Arabisch lernen, bevor du den Koran liest. Levin wollte auch immer debattieren. Er war voll auf Streit aus, Mann. Der wusste gar nicht, dass die Kämpfer nicht debattieren und dass viele von denen den ganzen Koran gar nicht kennen. Die sollen ja nur kämpfen und nicht streiten. Waren Sie in Levis Zimmer? Der hat alle Bilder an der Wand umgedreht. Auf einmal waren seine Helden aus der NBA nämlich unrein. LeBron James über dem Bett, das ging nicht mehr. Also hat er alle Bilder mit Menschen oder Tieren drauf abgerissen oder umgedreht. Ich war dabei, als er seinen Fernseher aus dem Fenster geworfen hat. Voll krass. Boom! Sein MacBook und sein iPhone hat er auch verkauft. Ehrlich, wer macht sowas? Levin hat ganz sicher nicht sein iPhone verkauft. Wer erzählt so etwas? Und sein MacBook steht in seinem Zimmer auf dem Schreibtisch. Levi interessiert sich für alles Mögliche. Der hat sogar einmal an einem russisch-orthodoxen Gottesdienst teilgenommen. Das war im Rahmen seines Konfirmationsunterrichts. Er hat den Weihrauch nicht vertragen, wäre beinahe ohnmächtig geworden. Es gibt ja auch welche, die benutzen den Glauben nur, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Also die haben nichts zu tun. Aber dann sagen sie, ich muss in die Moschee und gehen da 5-mal am Tag hin, nur damit alle sie für besonders gläubig halten. Aber in Wahrheit sind sie das gar nicht. Dennis hört in den Spielpausen beim Basketball über Kopfhörer immer so Gesänge ohne Musik. Der meint, das sind Suren aus dem Koran. Ey, voll krank, Mann. Und Levi hat sogar manchmal bei ihm mitgehört. Ja, na und? Ist das verboten oder was? Und dann hört Levi mit Rauchen und Alk auf. Und alle denken, deswegen Dennis konvertiert. Ey, der war fast gar nicht mehr tragbar für uns. Also für mich und die Jungs. Aber Levi, ich meine, der macht ja eh immer, worauf der gerade Bock hat, ne? Nicht mal mehr feiern konnte man mit Levi. Als wär's es nicht mal wert, sein Freund zu sein. Scheint so, als wäre es nicht länger wert gewesen, seine Freundin zu sein. Und ich habe noch Angst um ihn, dass er sich was antut. Dabei tut er mir das an. Der hat Alice ja total geliebt. Aber er hat das einfach nicht mehr ausgehalten mit dir. Ich habe mit den anderen nur gespielt, um ihn eifersüchtig zu machen. Wenn er eifersüchtig ist, merke ich, dass er mich will, dachte ich. Ich wollte, dass er mich so sehr will, dass ich nicht mehr ohne ihn kann. Ich dachte schon, der geht kaputt. Der war voll gefährdet wegen Alice. So eine, die kannst du nicht einfach verlassen. Zahlst du da drauf? So viel ist mir klar. Levi war sowieso fake. Und als Sextoy war er höchstens Mittelmaß, wenn sie es genau wissen wollen. Er war ein gewissenloses Schwein. Levi war anders, als Schluss war mit Alice. Ich hab den gar nicht mehr richtig gekannt. Als wäre er keiner mehr von uns. Wie nennen Sie denn jemanden, der Ihnen Gewalt antut? Was ist denn jetzt? Sie enthalten uns doch irgendetwas vor. Ich hab Levin zu gar nichts verleitet. Wir haben nur ein paar Mal so Videos geguckt. Also Levin wollte das. Weil er meint, man muss das wissen, worum es da geht, wie die das machen und so. Du sollst halt voll den Hass kriegen, wenn du so eine Sachen siehst. So Vergewaltigungen und Folter und so. Da bist du dann bereit, alles zu opfern, dass das aufhören soll. Das denken die. Aber wenn ich die Videos sehe, wird mir nur übel. Ehrlich. Wir haben nicht über Politik oder Religion gesprochen. Nicht im Sinne einer vernünftigen Diskussion. Ich fürchte, Levin ist der Ansicht, unsere Standpunkte sind unvereinbar und es lohnt den Aufwand nicht, sich mit uns auseinanderzusetzen. Ja, dann guck doch in meinen Computer, Mann! Du willst wissen, was ich mit Levin gemacht habe? Ja? Wir haben Mega Man gespielt, du Freak! Ey, ja, normal! Auf Mega Man ist Levi voll abgefahren. Vielleicht möchte Levi an etwas glauben und kann es nicht. Levi war schon immer lieber gegen etwas als für etwas. Wenn Glaube kein Vorwand ist, um sich bestimmten Verabredungen zu entziehen, die wir in unserer Gesellschaft getroffen haben. Wenn ich mich ihm gegenüber in diese Richtung geäußert habe, war das Gespräch beendet. Ich wurde als Konformist oder Rassist beschimpft. Wie soll ich das ernst nehmen? Natürlich bin ich sein Feind. Er ist ein Teenager. Ich bin ein Risikoindividuum. Ich funktioniere nicht. Sowas sagt er, wenn er nicht weiter weiß und mich erschrecken will. Von der Hierarchie des Eigentums hat er gefaselt, dass er sich nur mit Eigentum wohlfühlen dürfe. Und diese Hierarchie des Eigentums sei weiß, christlich und heterosexuell. Das ist ganz sicher nicht auf seinem Mist gewachsen. Wenn Levin verzweifelt ist, wird er wütend und er weiß dann nicht, wohin mit der Wut. Er war ständig bei Robert. Mein Bruder und ich sind noch nie gut miteinander ausgekommen. Er ist 10 Jahre jünger. Es gab nie Gemeinsamkeiten. Mein Bruder ist manchmal bei mir aufgetaucht. Wenn Levi da war, ist er mit ihm mit. Wollte seinen Vater vor Ines schützen, schätze ich. Sie hätten ihrem Bruder sagen können, dass Levi nicht mehr zur Schule geht. Levi hat sich eine Auszeit genommen. Warum soll ich mich da einmischen? Hab ihm gesagt, was ich denke. Er hat sich's angehört, das war's. Haben Sie oft mit Levi gestritten? Für Levi bin ich eine Kriegshure. Ich habe ihm seine Ansichten gelassen, er mir meine nicht. Ich habe keine mehr. Wusste Levin von den anderen Jungs? Na klar, er kennt sie ja alle. Niklas ist sein Kumpel. Niklas gehört auch dazu. Ja, klar. Bezahlen Sie die Jungs? Wofür? Für gewisse Dienste. Ich bessere ihr Taschengeld auf, wenn es sich ergibt. Was für Dienste? Das ist ganz unterschiedlich. Haben die Jungs keine Skrupel? Was für Skrupel? Was ist mit Levin? Ja, Levin ist anders. Er ist ihr Neffe. Das macht die Sache noch komplizierter. Nein, eigentlich nicht. Weil er leichter verfügbar war? Er wohnt bei Ihnen, kann die Nacht überbleiben. Da gibt es doch viel mehr Raum für... Für was? Intimitäten. Wir standen uns nah, wenn Sie das meinen. Sie haben das ausgenutzt. Er ist zu mir gekommen, nicht ich zu ihm. Dann hat er also freiwillig... Ich würde Levi nie zu irgendetwas zwingen. Und die anderen? Die anderen was? Jungs. Die arbeiten gelegentlich für mich. Genau wie Levi. Sie schicken sie auf die Straße? Ich versuche, sie von der Straße fernzuhalten. Muss schwer gewesen sein für Levin. Zu Hause die Probleme. Er flieht zu ihnen. Dann der Kontakt zu Dennis. Neue Fragen, die ihn beschäftigen. Vielleicht ein Ausweg, den er sieht. Er will herausfinden, wer er ist. Sein altes Umfeld verstößt ihn, seine Liebe droht zu zerbrechen. Und dann findet er ausgerechnet bei ihnen Halt einer Kriegshure. Sind sie doch für Levin. Eine Kriegshure. Und trotzdem, sie sind der Einzige, der nichts von ihm will. Sie bieten genau den Schutz, nach dem er sich sehnt. Wie hat sich das abgespielt? Wie haben sie ihn verführt? Levi kann man nicht verführen. Er musste sein Taschengeld aufbessern, nehme ich an. Stimmt, genau. Ist er homosexuell? Nein. Und Sie? Sie wollen mich fertig machen, richtig? Sie haben gar nichts. Und deshalb wollen Sie mir einen Arsch. Aber Sie wissen nicht, wie Sie es anstellen sollen. Immer wenn Levi von Robert zurückkommt, ist er verändert. Widerspenstig, aggressiv. Aber auch durcheinander. Er stiehlt mir meine allerletzten Energiereserven. Er wäscht seine Wäsche nicht. Er verteilt sie, seine schmutzige Wäsche, überall, wo sie nicht hingehört. Er schläft mit diesem Mädchen, mit dieser Alice. Ich muss mich um die Wäsche kümmern. Ich finde die benutzten Kondome. Ja, da bin ich aber froh. Wenigstens davon erfahre ich. Wenigstens dafür setzt er seinen Verstand ein. Aber der lässt mich nicht zu sich ins Badezimmer. Ich muss den Boden wischen, all diese nassen Handtücher auf dem Boden, in der Dusche. Er geht einfach nicht. Ich wische. Er steht mir im Weg und schreit mich an. Raus! Du sollst raus! Ich habe das nasse Handtuch in meiner Hand und damit schlage ich nach ihm. Er duckt sich weg. Daran erinnere ich mich erst später, dass ich Levi schlage. Wie er sich wegduckt, die Arme schützend über den Kopf hält. Das bemerke ich gar nicht. Sein ganzer Rücken ist voll roter Striemen, aber daran erinnere ich mich erst hinterher, als Levi in seinem Zimmer ist und lernt. Ich wollte es nicht, aber was spielt es jetzt noch für eine Rolle? Ich habe Levin keine Zuflucht bieten können und es nicht einmal bemerkt. Der Gedanke, dass wir um ihn trauern, müsste ihn doch ungeheuer belasten. Er möchte triumphieren, das wollte er schon immer. Ein Triumph über mich, das wäre das Größte für ihn. Ich weiß nicht, was ich tue, Ich kann unmöglich noch länger meine Energie an Sie verschwenden. Wenn er nach Hause kommt, muss ich doch für ihn da sein. Sie wissen so gut wie ich, dass er nicht mehr lebt. Also wozu das alles? Wozu das alles noch? Ihr Bruder und Sie haben ziemlich unterschiedliche Karrieren gemacht. Sie haben noch nicht mal eine eigene Familie. Ich hatte meine Kameraden, das ist so gut wie jede andere Familie auch. Wussten die von Ihrer Veranlagung? Na was? Muss schwierig sein als Soldat, als Contractor im Einsatz. Ich hatte nie Probleme mit meiner Libido. Das ist ein Trieb, den ich kontrollieren kann. Sieht Levin das auch so? Keine Ahnung. Wahrscheinlich denkt er, ich bin ein alter, geiler Bock, der untervögelt ist. Er wollte mich ständig bei Internetportalen verkuppeln. Levin ist alles für Sie. Er ist Sohn, Freund, Geliebter. Sie können es nicht lassen, oder? Für Sie ist der Krieg beendet. Auf einmal sind Sie ein Nichts. Das Einzige, was für Sie noch eine Bedeutung hat, ist Levin. Es muss eine schwere Belastung für den Jungen gewesen sein. Ja. Und für Sie? Ja. Sie sind da unten nie weggekommen, oder? Sie sind immer noch im Einsatz. Levin ist der Einzige, der davon weiß, was sich bei Ihnen abspielt. Der das mitbekommt, wenn es Sie einholt. Er erlebt Sie, wenn Sie schwach sind. Er hat Mitleid. Ich brauche sein Mitleid nicht. Er weiß, wie er Sie beruhigen kann. Das haben Sie ihm beigebracht. Er muss sich nur überwinden, wenn er helfen will. Er weiß, was er tun muss, um sie von den Bildern in ihrem Kopf abzulenken, um die Geräusche zum Verstummen zu bringen. Niemand kann das. Ihm bleibt nichts verborgen. Sie sind sein Zufluchtsort. Wo soll er sonst hin, wenn er nicht mehr zu ihnen kann? Er liebt sie, aber nicht so, wie sie ihn. Also opfert er sich. Bullshit. Dachte er, das ist der Preis für ein bisschen Freiheit? Nein. Freiheit hätte er auch billiger haben können. Aber er war labil, fühlte sich verlassen, hat sich nach jemandem gesehnt, der stark für ihn ist, bei dem er sich fallen lassen kann, dem er nichts beweisen muss. Sie konnten das, sie sind stark. Und wenn sie schwach wurden, konnte er für sie da sein. Das war wichtig für Levin, das Gefühl, selbst für jemanden da sein zu können. Hat er deshalb mit Ihnen geschlafen? Er ist mein Neffe, verdammt. Womit haben Sie ihn unter Druck gesetzt? Mit gar nichts. Sie hatten Sex mit Levin. Sie haben ihn missbraucht, wieder und wieder. Hören Sie endlich mit dieser kranken Scheiße auf. Sie wollten Levin und Sie wollten, dass er Sie will. Nein. Hat er Sie oder haben Sie ihn? Aufhören! Sie haben ihn gefickt, wieder und wieder, ob er das wollte oder nicht. Sie sollen aufhören. Er hat sich so sehr geschämt, dass er sich nicht getraut hat, sich zu wehren. Und er wusste, wenn er sich wehrt, wird's nur noch schlimmer. Wenn Sie so scharf auf Ihre Schwuchtelnummer sind, warum fragen Sie nicht diesen Kenny? Boom, boom, boom. Fick dich selbst! Ich glaube, er ist bei Robert geblieben, weil er dachte, da wäre er sicher. Ganz ehrlich? Ich war froh, als bei den beiden Schluss war. Ist eine schlechte Konstellation, wenn ein bester Freund es mit deiner Schwester treibt. Alice, ich meine, Die hing an Levi wie ein Junkie an der Nadel. Ich werde deswegen ihr so abgedriftet. Ich habe Kenny gesagt. Also, ich habe ihm erzählt, dass Levi manchmal handgreiflich wird. Ich wusste, Kenny wird dann wütend. Ich wollte, dass er wütend wird. Ich wollte, dass er Levi wehtut. Keine Ahnung, was er mit ihm gemacht hat. Und wenn er verreckt ist, ist mir scheißegal. Soll ich jetzt heulen? Natürlich heule ich. Ich vermisse ihn doch so. Er ist mein Freund. Selbst wenn er sie verletzte, das war mir egal. Er hätte nur... Ich meine... Er wusste doch, dass ich ihn... Ja, vergessen Sie es, ich sag kein Wort mehr! Bevor Levi verschwunden ist, meinte der noch, er muss da was mit Kenny klären. Er hat voll Schiss davor gehabt. Los, schlag mich! Ich will, dass du mich schlägst, Mann! Ja, genau, da hab ich ihm zugeschlagen! Levi, das ist doch alles, was ich hab, Mann! Da muss ich doch was tun! Na komm schon! Du hast doch die Macht hier! Also worauf wartest du noch? Schlag mich! Ich hab den geliebt, du Arsch! Warum tut er mir das an, hä? Warum wollte der mich nicht? Ich muss doch was tun, oder nicht? Ich kann ihn doch nicht einfach so gehen lassen, Mann! Los, Mann! Schlag mich! Lass mich los! Ihr sollt mich loslassen! Hey! Du bist tot! Kapiert? Mann! Wir waren bei so einem Training. Thorsten hat das geleitet in so einem leeren Gebäude. Das sollte eine Schule sein. Also da sollten private Kämpfer lernen, wie man eine Schule räumt, in der eine Amok läuft. Ey, voll krass. Da waren überall so Lautsprecher. Da hat man Schreie im ganzen Gebäude gehört und Schüsse und das Stöhnen von so Angeschossenen. Ey, du bist da selbst voll panisch geworden. So laut und echt war das. Ey, ich meine, du gehst da rein und du hast keine Ahnung, wo wer ist. Ständig wird geschossen, bam, bam, und überall sind Blutlachen. Du sollst da lernen, wie du möglichst schnell so eine feindliche Umgebung räumst. Aber wir haben Thorsten noch beim Abbau geholfen. Ein bisschen Taschengeld verdient, Levi und ich. Robert kann ja offiziell nicht arbeiten. Ne? So ein Glück habe ich nicht. Wegen dem abgerissenen Arm bekommst du gar nichts. Zumindest nicht, wenn Roberts Bruder was zu entscheiden hat. Und er hat an seinem Sozialgericht entschieden, dass ich Anspruch auf gar nichts habe. Naja, Robert ist mein Kumpel, was sonst? Er war nur leider nicht dabei, als das mit meinem Arm passiert ist. Die Bombe haben sie ohne ihn gezündet, ne? Boom. Ja, die Bombe geht hoch und du denkst, scheiße, was für ein Scheißglück, warst nicht nah genug dran. Und dann musst du mit den Sanitätern hin und fängst an zu puzzeln und sammelst Körperteile ein und... Ja, Mann, Mann, Mann. Und dann haben die darauf nur gewartet, ne, dass du nach der ersten Bombe, dass da Leute helfen kommen und aufräumen und dann, boom, dann geht die zweite Bombe hoch. Ja, das war's für mich. Hat mich mein ganzes Leben gekostet, nicht nur einen scheiß Arm. Ich hab nie gesagt, dass ich mit denen nichts zu tun hab. Levin, die Jungs und ich, wir haben das oft gemacht und bei den Lehrgängen was dazu verdient. Aber ein paar von den Jungs haben Levi nicht getraut. Die dachten, der braucht vielleicht schon eine Lektion, weil der echt komisch drauf war zum Schluss. Die wollten mich da nicht mehr haben beim Basketball. Niklas und so. Die haben mich einfach gedisst. Dennis läuft auf einmal mit einem Häkelkäppi auf dem Kopf rum und seine scheiß Fresse hat er sich zuwachsen lassen. Der denkt, er kann sich so auf dem Streetballplatz blicken lassen. Der kann ja nicht einfach so rumlaufen und denken, das nervt niemanden. Thorsten hat gemeint, ich habe Platzverbot, wenn ich weiter so aussehe. Das war voll der Schmerz, Mann. Nur noch Levin hat mich normal behandelt. Levin ist ein weißer Moslem. Können wir bei dem Projekt nicht dulden, so eine Radikalen. Deswegen hat Dennis Platzverbot bekommen. Levin fand das nicht korrekt. Habe ich gesagt, er soll sich mal entscheiden, auf welcher Seite er ist. Die Brüder wollten, dass Levin sich bekennt, weil er ja immer in die Moschee ist. Aber Levin wollte das nicht, sich zum Glauben bekennen. Er ist dann auch nicht mehr zur Moschee. Für mich war das nicht wichtig. Muss doch jeder selber wissen, woran er glauben will. Wenn deine Gebetsbrüder nicht länger mit dir beten wollen, bist du nicht mehr sicher, oder? Für mich ist Beten sowas wie innehalten. Da geht's schon auch um Allah. Aber vor allem will ich einfach mal nur zur Ruhe kommen. Und da ist das gut. So ein Gebet. Ich mache mir dann auch immer Bilder davon, was so meine Wünsche sind. An die denke ich dann beim Beten. Und danach geht's mir besser, weil ich an meine Wünsche wieder besser glauben kann. So ein Jungs wie Dennis kannst du ja nicht aus den Augen lassen. Kannst ja nicht trauen. Was willst du von mir? Überwachst du mich nur, weil ich ein Moslem bin? Dann überwach mich doch. Ich dachte immer, ja, ist ein Scheidungskind. Die flippen mir alle irgendwann aus. Ey, Alter, was willst du denn, Mann? In mein Arschloch gucken, ob da Sprengstoff versteckt ist oder was? Nee, interessiert mich nicht, was mit Levin ist. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Arrahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Ya qanadabu wa ya qanasta'in. اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Was soll denn das jetzt hier? Glaubt ihr wirklich, mich interessiert so ein kleiner Pisser? Nee, da habe ich andere Probleme. Ich habe selbst einen Sohn. Ich hatte auch meine Frau, eine Familie, eigenes Haus und so. $1,000 am Tag verdient. Freut sich jede Scheißbank, die haben sich drum gekloppt, wer uns den Kredit geben darf. Ne? Wenn du 200.000 im Jahr verdienst, dann lieben die dich. Da interessiert die nicht mehr, wenn du als Beruf privater Sicherheitsunternehmer angibst. Meine Frau denkt, ich bin nur in der grünen Zone und mache Objektschutz. Irgendwann hat sie es aufgegeben zu fragen. Naja. Du kannst telefonieren, na klar. Jeden Abend, 10 Minuten. Punkt 20 Uhr. Ja, mir geht's gut, sagst du dann. Wie geht's dem Kleinen? Wie geht's dir? An sowas klammerst du dich dann. Ich meine, du hast verschissene 10 Minuten, in denen du ihre heile Welt am Laufen halten musst, ja? Und wenn sie die Nachricht von dem Anschlag hört und ich rufe am Abend nicht an, manchmal schaffst du das nicht. Nicht eben mal eine Nachricht, wenn du nächtelang im Erdloch hockst. Und du wirst in Kämpfe verwickelt, Mann. Das ist der Job. Und sie weiß das nicht, sie denkt... Weiß ich nicht, keine Ahnung, was sie denkt. Und dann, boom, ja. Kein Unternehmen engagiert dich mit nur einem Arm. Und die Scheißbank, der ist auf einmal nicht mehr scheißegal, was du bist, wenn die ihr Geld nicht kriegt. Dann bist du nämlich gar nichts mehr. Dann nehmen sie sich das Haus und du kannst sehen, wo du bleibst. Und der Kleine ist froh, dass du zurück bist, weil er fragt dich, Papa, wo ist denn dein Arm? Und deine Frau, die gibt dich damit nicht zufrieden. Die will wissen, was ich da zu suchen hatte, wo der Anschlag war. Ne? Weil das nicht im befriedeten Bereich war. Also erfährt sie, dass du Sachen gemacht hast da unten, die sie... Naja, wenn sie es gewusst hätte, dann wäre sie dagegen gewesen. Sie hätte nie zugelassen, dass ich gehe. Aber komm, was glaubt die denn, woher die scheiß Kohle herkommt? Kein privates Militärunternehmen zahlt dir $1,000 am Tag, bloß weil du von der Botschaft Wache schiebst. Dann hat sie mich verlassen, ja... Weil ich sie betrogen habe, sagt sie. Weil sie das nicht erträgt, diese ganze Angst, diese ganze Lüge. Darüber kommt sie nicht weg. Und ich kann nicht mal einen scheiß Unterhalt bezahlen. Ja, privater militärischer Unternehmer, das zählt nicht als Beruf. Nee, nicht vor Gericht. Nicht, wenn dir in dem Beruf was zustößt. Da sind dann deine Versicherungspapiere nichts mehr wert, ne, sagen die vor Gericht. Aber arbeiten die bei Gericht doch hier. Die arbeiten doch für den gleichen Laden, der mich ausgebildet hat. Oder nicht? Oder was? Oder ihr? Ihr arbeitet doch auch fürs Vaterland. Sogar die Fortbildung als Kontraktor habt ihr mir bezahlt. Aber jetzt kennt er mich hier nicht mehr. Hm? Und wie erkläre ich das meinem Kleinen? Scheiß auf euch! Wenn ich sehe, wie mein Kleiner jetzt leben muss, dann könnte ich... Wir waren zusammen als Contractors engagiert, ich und Thorsten. Jetzt machen wir das mit den Lehrgängen. Ich bin aber bei den Trainings nicht dabei. Mach nur die Planung, das war's. Levi wollte... Was? Nichts. Sie lächeln. Ja, kann sein. Konnte Levin sie zum Lächeln bringen? Ja, manchmal. Und dann? Hat er sich doch gewehrt? Boom, boom, boom. Ich kannte mal einen von ihrer Truppe, der war davor Investmentbanker. Der hatte eine Kette mit Haifischzähnen um den Hals. Von einem weißen Hai. Er hat ihn mit der bloßen Faust getötet. Behauptet er. Die, denen er es erzählt hat, waren gut beraten, ihm zu glauben. Surfen Sie gerne? Surfen? Macht süchtig. Sind Sie nach irgendwas süchtig? Nein. Levin? Er raucht und trinkt nicht mal. Aber Sie sind süchtig nach Levin. Sie lieben ihn. Sie müssen ihn zwingen, mit ihm zu schlafen. Sie haben gehofft, das ändert sich. Hat es aber nicht. Er verschafft Ihnen keine Befriedigung mehr. Also hören Sie auf, ihn zu zwingen. Wann kapieren Sie es endlich? Ich bin keine verdammte Schwuchtel. Sie sehen ein, Sie sind nicht sein Mittelpunkt. Die Beziehung erscheint in einem anderen Licht. Sie taugt nichts mehr. Nein! Levin weicht aus. Sie sehen das als Schwäche. Dann ist es leichter zu ertragen. Nein! Schwäche können Sie nicht akzeptieren. Dafür kommt der Schmerz. Der macht Sie wütend. Er war wütend, nicht ich! Diesmal können Sie sich nicht wehren. Sie ertragen den Schmerz nicht. Aber Sie zögern. Sie warten so lange, bis die Wut verschwindet und Hass an Ihre Stelle tritt. Sie hassen Levin. Und Ihr Hass kennt schließlich nur ein Ziel. Immer wenn ich in Levins Fresse gucke, sehe ich die Fresse von seinem Vater. Ich bin für den ja nicht mal ein Krüppel. Das ist eure scheiß Rechtsprechung. Kann Levin nichts dafür, ja, schon klar, ist ein braver Junge. Ja, und die anderen verdienen sich was dazu. Aber er, man kann die Fresse nicht halten. Ob ich davon träume, dass wir hier in den Krieg ziehen, will er wissen. Ja, der will immer debattieren, er sucht immer Streit. Gut, ich mach die Ohren zu, ehrlich. Er räumt die Puppen zusammen, sind die Leichen aus der Schule. Meine Firma weiß nichts davon. Du kassierst hier schwarz ab. Ja, Levin! Ob ich die Leichenberger hier an irgendwas erinnern? Ich bin nicht dein scheiß Onkel, Kleiner. Da wurde er wütend. Na klar, ich bin das Schwein. Warum verpisst du dich nicht einfach, Levin? Ich komme mir auch allein zurecht. Ist ohne Arm ein bisschen schwierig, oder? Ah, gut, Treffer, Kleiner. Ich meine, stell dir das vor, Thorsten. Du bewaffnest hier jeden, der will, jeden, der zahlen kann und testest seine Notfallreaktion. Boom, boom, boom. Was machst du, wenn die selbst zum Notfall werden? Halt die Klappe, Levin. Hey, mal ehrlich, hast du nicht manchmal Lust, dich für deinen Arm zu rächen? Hier gibt's doch genug Kanacken vor deiner Haustür. Ob Niklas das von mir hat, das mit den Kanacken und Moslems? Ob hier bei meinem Training nur die Rechten Jagd auf Amokläufer machen? Halt die Fresse, Levin! Ich meine, was will der? Der soll sich im goldenen Arsch von seinem Richtervater verkriechen. Denkt er, er kriegt bei mir eine Sonderbehandlung? Bloß weil sein Onkel sich vorhin stellt? Er hat doch keine Ahnung, Mann. Ich würde gern bei dir mitmachen, Thorsten, ehrlich, aber nur, wenn scharf geschossen wird. Braucht Robert ja nicht zu wissen. Ey, du kannst mich mal, Levin. Glaubst du wirklich, dein Onkel denkt anders als ich? Du willst scharf schießen? Hm, gut, von mir aus. Ich mach's dem kleinen Wichser vor, ne? Ziele auf die Leichen, die er aufgetürmt hat. Dann zerfällt sich einer Puppe den Kopf. Der pisst sich fast ein, weil es wirklich scharfe Munition ist. Na, komm her, nimm. Na los, zielen und abdrücken. Schaffst du das? Ich wette, schaffst du nicht. Dann drückt er tatsächlich ab, aber der scheiß Abzug klemmt. Dann will ich, dass er mir die Waffe wiedergibt, aber er richtet sie auf mich und fragt, wie ich das mit meinem Arm in Ordnung bringen will. Was glaubt der? Wenn ich will, zerquetsche ich die mit meinem kleinen Finger. Denkt der im Ernst, er kann mich damit beeindrucken? Komm, lass los, Kleiner, sage ich. Ist kein Spielzeug. Ich meine, der starrt mich an und kapiert nicht, dass er keine Chance hat. Habe ich ihn einen verpasst, mit dem Griff am Kopf erwischt. Hat geblutet wie ein Schwein. Ich wollte mich drum kümmern, aber er lässt mich nicht mehr an sich ran. Also habe ich Niklas gesagt, er soll zusehen, dass er ihn nach Hause schafft. Wir haben da eine Schießübung gemacht. Ey, und Levin legt sich voll mit Thorsten an, wegen scharfer Munition und so. Fängt an, uns zu beleidigen. Ey, keine Ahnung warum. Aber Thorsten verpasst ihm eine und Levin kriegt einen übel Cut überm Auge. Wir sind zusammen nach Hause, also ich bin nach Hause. Keine Ahnung, wo Levin dann hin ist. Ich schwöre. Ey, der war eine tickende Zeitbombe, ehrlich. Der hätte jeden Moment hochgehen können. Also der war eine echte Gefahr. So auch für sich selbst, meine ich. Er kam vom Training bei Thorsten. Ich frag, was los ist. Nichts, sagte er. Ich will mir die Wunde angucken, aber er lässt mich nicht an sich ran. Der packt seine Sachen. Ob Streit mit Thorsten gab, frage ich. Scheiß auf Thorsten, scheiß auf dich, sagt er. Ich versteh's nicht. Gehst du nach Hause, Levin? Aber er geht einfach so. Ohne ein Wort. Sie haben ihn nicht gehen lassen, oder? Wenn man nicht mehr gut sein kann, ist es besser, nach bestimmten Maßstäben böse zu sein. Besser als was? besser als ohne alle Maßstäbe. Wo ist Levin? Wenn ich's wüsste. Ich schwöre, ich würde es ihm sagen. Wir sitzen zusammen auf einem Dach. Unter uns hören wir die Stadt. Als würde sie sich immer weiter von uns entfernen. Das Meer rauscht. Der Wind treibt es vor sich her. Ein blasser Sichelmond drückt sich durch das langsam dunkler werdende Blau. Auf einem Dach auf der anderen Straßenseite taucht ein Junge auf. Vielleicht 15 oder 16 Jahre alt. Er öffnet einen Verschlag, in dem er verschwindet. Und dann fliegen auf einmal Tauben heraus. Einige hat er noch auf seinen Arm. Er wirft sie in die Luft. Sie schließen sich den anderen an. Der Junge sieht dem Flug seiner Vögel hinterher, die in einer großen Ellipse um sein Haus kreisen. Und dann hebt der Junge seine Arme und schwenkt sie. Und die Tauben ändern die Richtung. Er hebt und senkt die ausgebreiteten Arme. Und der Schwarm folgt jeder seiner Bewegungen immer wieder. Levin macht das glücklich, glaube ich. Diesen Jungen so zu sehen, der ganz bei sich ist in dem Moment. Wenn Levin weit weg von allem ist, wo unsere Welt sich nur noch aus der Ferne irgendwie bemerkbar macht, aber ihn nicht mehr erreichen kann, da ist er vielleicht glücklich. Das wünsche ich mir. Für ihn. Weil es leichter wäre. Für uns. Levins Abschied. Ein Hörspiel von Tim Staffel. Emma Otschipka, Bibiana Beglau. Robert, Tristan Pütter. Thorsten, Dirk Borchardt. Alice, Elisa Schlott. Kenny, Gregor Löbel. Dennis, Hüseyin Ekeci. Niklas, Robert Alexander Bär. Ines, Katharina Schmalenberg. Thomas, Daniel Fries. Technische Realisation, Dirk Hülsenbusch und Jens-Peter Hamacher. Regieassistenz, Eva Soloch. Regie, Tim Staffel. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2015.